Kundgabe 8528. Empfangen am 14.06.1963. Erklärung und Bedeutung des Erlösungswerkes. Wenn euch über das Erlösungswerk Jesu Christi immer wieder Erklärungen zugehen, so geschieht dies deshalb, weil wenige Menschen nur die tiefe Bedeutung dessen ermessen und darum es immer wieder gesagt werden muss, dass das Erdenleben nicht seinen Zweck erfüllt hat, wenn der Mensch nicht in diesem zu Jesus Christus und seinem Erlösungswerk Stellung nimmt. Denn davon allein hängt seine Erlösung von der großen Urschuld ab, die er selbst niemals abtragen kann und ob er auch immer wieder zur Erde zurückkehren würde. Jene Urschuld bestand in der freiwilligen Abkehr von mir, dem Zurückweisen meiner Liebekraft, in der Überheblichkeit der Wesen, die sich auch ohne meine Kraftzufuhr kraftvoll wähnten. Und die Sünde war deshalb so groß, weil die Wesen lichtdurchstrahlt waren, also in hellster Erkenntnis standen. Sie lehnten sich bewusst gegen mich auf, den sie nicht sahen, aber doch erkannten als ihren Gott und Schöpfer, und sie folgten dem Wesen, das sie schauen konnten, das als Erster aus mir hervorgegangen war und auch als Erster von mir abfiel und mich und meine Liebe zurückwies. Der ganze Abfall der Wesen war ein Vergehen gegen mich, das so schwer war, dass sie nimmermehr mir für diese Schuld hätten Sühne leisten können und es auch niemals von selbst getan hätten, vielmehr sie sich mir feindlich gegenüberstellten und sich ständig weiter von mir entfernten. Sie wiesen meine Liebekraft ab, die nun auch nicht mehr wirken konnte, weil sie auf Widerstand stieß. Und also verloren diese Wesen ihr Leben, weil die Lebenskraft, die Liebe, sie nicht mehr durchströmte. Sie verhärteten in sich. Es war die einst als Wesen ausgestrahlte Kraft leblos. Sie betätigte sich nicht mehr und alles war tot, was einst als lebendiges Wesen erschaffen wurde. Dass diese von mir einst ausgestrahlte Kraft nun umgeformt wurde zur Schöpfung, ist euch immer wieder erklärt worden. Und auch der Gang der gefallenen Wesen durch diese Schöpfung bis hinauf zum Menschen. Nun ist das Wesen wieder ichbewusst und schon zu einem gewissen Reifegrad gelangt. Aber es ist immer noch belastet mit der großen Urschuld, für die es selbst niemals Sühne leisten kann, weder im Erdenleben noch im jenseitigen Reich. Aber es soll einmal wieder zurückkehren und es kann dies nur geschehen durch Tilgung der Urschuld, die durch ein Opfer unvergleichlicher Art von einem Menschen vollbracht wurde, der sich mir selbst als Sühneopfer anbot, der sein Leben hingab unter entsetzlichen Qualen aus Liebe zu den Mitmenschen, deren Unseligkeitszustand er erkannte und der ihnen helfen wollte, zu mir zurückzufinden und wieder eingehen zu können in das Reich des Lichtes und der Seligkeit. Die große Sünde des Abfalls von mir konnte nur durch die Liebe getilgt werden. Liebe aber brachte kein Mensch mehr auf, da das Wesen jede Liebeanstrahlung zurückgewiesen hatte. Es konnte nur ein Wesen diese Sühne leisten, das selbst von Liebe durchstrahlt war, das innigst mit mir als der ewigen Liebe verbunden war. Ein Mensch aber war durch sein einstiges Heraustreten aus der ewigen Ordnung nicht mehr liebefähig in dem Maße, dass er ein solches Opfer der Hingabe hätte bringen können. Und so erbot sich ein Wesen des Lichtes, ein Urgeist, der mir treu verblieb bei jenem Abfall der Geister und der daher noch voller Liebe war, mir dieses Opfer zu bringen. Denn nur ein solches Liebeopfer konnte ich annehmen als Sühne, weil die Urschuld in der Ablehnung der Liebe aus mir bestand. Und es hat jene Seele des Lichtes, die sich im Menschen Jesus verkörperte, ein einmaliges Opfer gebracht. Jesus gab sein Leben hin am Kreuz, um den Menschen, jenen einst gefallenen Wesen, die Seligkeit, das Leben wieder zurückzukaufen. Er starb am Kreuz und litt unsäglich für die gesamte Menschheit. Und ich ließ mir an diesem Opfer, das die Liebe brachte, genügen. Denn die Liebe ist mein Urwesen, und also war ich selbst in dem Menschen Jesus. Ich selbst entsühnte die große Schuld. Und ihr Menschen müsset im Erdenleben dieses Opfer Jesu auch anerkennen. Ihr müsset durch seine Anerkennung auch mich selbst anerkennen und gleichsam bekennen, dass ihr euch wieder mich versündigt habt, indem ihr nun wieder euch als meine Geschöpfe fühlet, indem ihr mir wieder eure Liebe schenket, indem ihr mich selbst in Jesus anerkennet und mich bittet um Vergebung eurer großen Schuld. Ihr müsstet bewusst von eurer Schuld frei werden wollen und zu dem gehen, der für euch die Sühne geleistet hat. Ihr könnet nicht an Jesus Christus vorübergehen, ansonsten ihr ewig eurer Schuld nicht ledig werdet. Bedenket es, dass alles, was ihr um euch sehet, das ganze Weltall mit allen Schöpfungen, nur entstanden ist als Folge eures einstigen Sündenfalles. Bedenket, welche Auswirkung dieser Abfall von mir hatte und dass nur einer gekommen ist zur Erde, der eure große Schuld auf sich nahm und damit den Weg zum Kreuz ging. Damit das Rückführungswerk aus der Tiefe heraus zur Höhe auch mit dem letzten Erfolg beendet werden konnte, dass das Wesen wieder rein und schuldlos vor das Angesicht des Vaters treten darf. Und ihr werdet dann auch die große Bedeutung des Erlösungswerkes Jesu erkennen und wissen, dass dies euer eigentlicher Erdenlebenszweck ist, mit ihm, dem göttlichen Erlöser Jesus Christus, in Verbindung zu treten und von ihm nun geführt zu werden auf den rechten Weg, der heimführt ins Vaterhaus. Bedenket, dass ihr in keiner Weise selbst die Urschuld tilgen könnet, dass ihr die Hilfe dessen annehmen müsstet, der allein voll Liebe war und der göttlichen Liebe selbst meiner immerwährenden Anstrahlung nicht wehrte, der sich selbst zum Aufnahmegefäß meiner Liebe gestaltete und mir Wohnung bereitete, so dass ich voll und ganz von ihm Besitz nehmen konnte. Bedenket, dass die ewige Liebe selbst für euch die Sündenschuld getilgt hat. Und nehmet dieses Erbarmungswerk an, wenn ihr selig werden wollet und wieder zurückkehren zum Vater, von dem ihr einst als höchst vollkommen ausgegangen seid. Und gehet nicht an Jesus Christus vorüber, denn ohne ihn könnt ihr nicht selig werden. Amen.